Christian Wagner aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Christian Wagner. Zum 75. Geburtstag des Dichters. Die Erde gab ihm ihre reinen Früchte aus freier Hand. Auf offener Flur gedieh er wetterhart und bot die Stirne den Stürmen und dem Frieden der Natur. Bei Pflug und Sense blichen seine Haare, und unter ein bescheidnes Hüttendach trat er am Abend, wo er das Brot auf blankem Tische brach. Wie ein Ermit im Walde, seine Krumen mit Tieren teilend, die ihn stets umgeben, und mit Verstorbenen im Bunde, verkündet er das seelenhafte Weben, das lichtvoll über einem dunklen Grunde verkettet menschenlose Tiere, Blumen. Ende von Christian Wagner. Aufgenommen von Sonja.